DAOs, dezentrale, autonome Organisationen, zum Beispiel Franchise-Unternehmen. Problembeschreibung. Bei der Betrachtung kleinerer Organisationen unterhalb der Staatsebene stellt sich ebenfalls die Frage, ob sie sich als Gemeinschaft dezentralisieren lassen. Relativ schnell eröffnen sich Möglichkeiten, um durch die Blockchain-Technologie Gerechtigkeit, Vertrauen und Transparenz in eine Gruppe hineinzubringen. Weil dadurch zugleich organisatorischer Aufwand entfiele, könnten gleichzeitig eventuelle Erhaltungskosten extrem gesenkt werden. Die Lösungserklärung. Organisationen auf Blockchain-Basis haben wir ja schon häufiger im Allgemeinen besprochen. Doch hier möchte ich ein paar spezielle Beispiele nennen, welche für dich vielleicht interessant sein können. Es wird hier noch unglaublich viele andere Möglichkeiten geben. Vor allem, wenn an der Erhaltung der Organisation Menschen nicht mehr direkt beteiligt sind. Die dezentrale Finanzierung, die fehlenden Kosten bzw. der Verzicht auf Entscheidungen, die explizit von Menschen getroffen werden müssen, führt zu unglaublich hohen Renditen. Daher bin ich der Ansicht, dass solche DAOs, dezentrale autonome Organisationen, viele Unternehmensstrukturen revolutionieren können, sobald vor allem mehr Roboter und Maschinen im Betrieb eingesetzt werden. Hier ein paar Beispiele. Ein selbstfahrendes Auto wird als DAO registriert, verwaltet sich komplett autonom und bezahlt Dividenden an die Tokenholder, die das Auto besitzen. Oder es entstehen Franchise-Unternehmen oder Hotels, welche komplett von Robotern betreut werden. Es gibt mittlerweile einige Testobjekte auf der Welt, in denen man keine Menschen mehr antrifft, sondern lediglich Roboter. Hier wird jeweils ein DAO aufgesetzt, den Menschen finanzieren können und aus dessen wirtschaftlicher Tätigkeit sie danach Dividenden erhalten. Oder auch Self-Service-Supermärkte lassen sich so betreiben, wie sie es ja teilweise in Amerika von Amazon schon gibt. Die Herausforderungen. Die Anfangsschwierigkeit bei solchen DAOs liegt sicher in der fehlenden Akzeptanz durch die Bevölkerung. Doch die Akzeptanz wird kommen, sobald Menschen sich daran gewöhnt haben, bei manchen Dingen nur noch von Robotern umgeben zu sein. Was könnte dann diese dezentralen Organisationen vom Erfolg abhalten? Die dezentrale Organisation selbst. Die allererste dezentrale autonome Organisation wurde als der DAO im Jahr 2016 auf der Ethereum-Blockchain als Investmentvehikel ins Leben gerufen. Das Ziel des DAOs bestand darin, einen dezentralen Investmentfonds zu schaffen, in den Leute selbst investieren und über dessen Investment sie via Algorithmus abstimmen konnten. Da der DAO kein Management hatte, weil diese Aufgabe ja von der Blockchain übernommen wurde, gab es praktisch keine Kosten und 100% des Investitionsgewinns hätten an Investoren ausgezahlt werden können. Binnen weniger Wochen wurden so knapp 150 Millionen Euro in den DAO investiert. Allerdings stellte sich kurz darauf heraus, dass ein Hacker einen Bug, also einen Fehler gefunden hatte, durch welchen er den DAO dazu bringen konnte, ihm selbst knapp 60 Millionen Euro zu schicken. Die Frage war danach, ob dies ein Bug oder ein Feature gewesen war. Hatte der Nutznießer dieser Aktion die anderen wirklich betrogen? Oder hatte er einfach nur die öffentlich zugänglichen Regeln zu seinen Gunsten ausgenutzt? Der Code des DAO war genau wie ein öffentlich zugänglicher Vertrag, Open Source, und damit für jeden anderen ebenfalls lesbar. Die meisten hatten ihn nur einfach nicht gelesen, mit Ausnahme des sogenannten Hackers. Ist es nun illegal, klar dargestellte Regeln auszunutzen, auch wenn dies vielleicht nicht im Sinne des Erfinders gewesen war? Wer definiert, worin die Ursprungsidee genau bestand? Anwälte auf der ganzen Welt werden tagtäglich dafür bezahlt, Lücken in Verträgen zu finden und sie zugunsten der Klienten auszunutzen. Sind diese Menschen deshalb ebenfalls Verbrecher? Sollte man dann einen Menschen, der einen digitalen Vertrag zu seinen Gunsten ausgenutzt hat, nicht genauso sehen? Spannenderweise sind sich Rechtsexperten hier auch wirklich nicht einig. Es ist bis heute, 2 Jahre danach, nicht klar, ob der Unbekannte 2016 ein Verbrechen begangen hatte oder nicht. Die Blockchain-Welt tat hingegen etwas, was bis dato als unmöglich gegolten hatte. Sie spaltete Ethereum in einen Strang, in dem der Hack nie stattgefunden hatte, und in einen, in dem er passiert war. So ist die Entstehung von Ethereum und Ethereum Classic zu erklären. Sie zeugt bis heute davon, wie schwer es ist, DAOs richtig aufzusetzen. Die große Schwierigkeit liegt nämlich in der Erstellung von den Regeln. Diese müssen ja nicht nur zum Zeitpunkt ihrer Aufstellung funktionieren, sondern auf unbestimmte Zeit darüber hinaus. Diese Smart Rules, welche wir auch bei Kryptowährungen kennengelernt haben, werden essentiell sein, wenn es darum geht, zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto komplett autonom agieren zu lassen? Wie passt sich dieses Auto an, wenn zum Beispiel in einer Stadt gar keine Autos mehr erlaubt sind? Fährt es in eine andere Stadt? Begeht es Selbstmord? Wie passt es sich an neue Gesetze an? Viele Fragen, welche heute noch niemand wirklich beantworten kann. Alternativmöglichkeiten. Diese Herausforderungen führen zu der Überlegung, ob solche Dinge wie selbstfahrende Autos, Franchises und so weiter nicht einfach zentral bleiben sollten. Möglich ist dies durchaus. Ich glaube es aber nicht. Nötig ist nur der entscheidende Durchbruch in der spieltheoretischen Gestaltung der Smart Rules. Vielleicht ist hier einfach ein bisschen Hierarchie notwendig, statt einer vollständigen Dezentralisierung. Wir werden jedenfalls sehen. Ein paar andere Praxisbeispiele. DAOs sind auf jeden Fall ein unglaublich spannender Teil der Blockchain-Welt. Persönlich glaube ich, dass vieles, in was wir heute investieren, in Zukunft als DAO geführt werden kann. Der Profit geht dann weg von den Firmen, welche eigentlich zuerst die betreffende Arbeit gemacht haben, hin zu denen, welche entsprechende DAOs mit derselben Aufgabenstellung etablieren. Überleg dir also vielleicht die denkbaren Use Cases über die oben genannten hinaus und fang an, deine eigenen DAOs zu kreieren.